Bismillah, Salat wa Salam ala Rasulullah. Wir machen weiter mit der Frage 97 und 98 direkt zusammen. Er sagt, wer ist der letzte Prophet? Und er gibt die Antwort, der letzte Prophet ist Muhammad. Und teilt das Ganze nochmal, was ist der Beweis dafür in der 98. Frage. Und er bringt dazu verschiedene Beweise aus Koran und Sunnah. Er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Muhammad ist nicht der Vater von irgendeinem von euren Männern, sondern Allahs Gesandter und das Siegel der Propheten. Und Allah weiß über alles Bescheid. Also Siegel der Propheten heißt, kein Gesandten, kein Propheten gibt es nach ihm her, der etwas Neues bringt, der eine neue Offenbarung bringt oder der auch sich als neuer Prophet bezeichnen könnte. Und man kann hier nicht sagen, jetzt aber Isa a.s., der wird doch wieder zurückkommen und er ist doch Prophet. Er wird als rechtschaffener Führer kommen, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nicht als Prophet. Das muss man inshallah ta'ala unterscheiden, was die Ahmadiyya eben sehr streng in dieser Sache sind. Und Prophetenschaft einem Lügner hinweisen, was nicht so ist. Ja, wir sind strikt dagegen und mit Konsens der Muslime sind diejenigen, die so etwas behaupten, keine Muslime. Dann sagt der Professor, dann sagt er, nach mir kommen 30 Lügner, was ich gerade erwähnt habe. Jeder von ihnen behauptet, dass er ein Prophet sei. Doch ich bin der letzte Prophet und nach mir wird es keinen Prophet mehr geben und nach mir wird es kein Prophet mehr kommen. Und subhanallah, das haben wir gesehen, sehr, sehr viele. Und wer sich die Unterrichtsreihe, die Zeichen der Stunde von mir angehört hat, da wird wissen, dass wir einige von denen erwähnt haben und wahrscheinlich einige vielleicht noch sogar folgen werden. Allahu musta'an. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte schon gesagt, und er ist der letzte Prophet. Und jeder, der sagt, dass nach dem Prophet noch ein Prophet kommen würde, mit einer Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala, der lügt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Ali, bist du damit zufrieden, dass du mir gegenüber eine Stellung einnimmst, wie Harun gegenüber Musa einnahm, mit dem Unterschied, dass es nach mir keinen Prophet geben wird? Das heißt, du hast die gleiche Stellung wie Harun zu Musa, hast du zu mir sozusagen. Aber Harun war auch ein Prophet. Nur, dass er eben sagt, mit dem Unterschied, dass mir nach mir kein Prophet mehr geben wird. Also du wirst kein Prophet sein, aber inshallah, deine Stellung ist ähnlich. Sagt im Hadith über den Dajjal, sagte der Prophet, und ich bin das Siegel der Propheten und kein Prophet kommt nach mir. Und all diese Hadith sind bei Bukhari Muslim. Sind alle authentisch, Alhamdulillah. Und es gibt noch zahlreiche andere Beweise, aber das sind so die klaren, eindeutigen Sachen, die, wenn man die liest, dann weiß man einfach, was die Wahrheit ist. Ich denke, da die Sachlage ist bezüglich dessen klar. Und dadurch, dass wir die letzte Gemeinschaft sind, und mit der letzten Offenbarung, mit dem letzten Propheten, ist das, denke ich mal, logisch auch gesehen, dass danach kein Prophet mehr kommen wird. Barakallahu fikum, bis zur nächsten Frage. Wassalamu alaikum.